Also, unsere Referentin heute Abend, Alexandra Senft, überraschend vor anderthalb Jahren meine Nachbarin geworden. Ich bin vor 10 Jahren, bin ich schon aus Berlin weg, weil ich der Stadt nebenüber hatte und bin auf ein bayerisches Dorf, ganz ins Abseits, wo nur so Hügel und Berge und Wälder sind. Und zu meiner großen Überraschung, ich hatte sie schon vorher bei einer Veranstaltung kennengelernt, taucht Alexandra da auf. Ja, in einem Rudel Hunde meistens. Da zieht sie da über die Felder. Und so ist unser kleines Dorf mit etwas über 400 Einwohnern ein Schwerpunkt der östlichen Arbeit geworden. Wenn ich mir so unser Programm ansehe, das Programm vom AK und auch andere Organisationen, so ist es doch eine große Ausnahme, wenn eine deutsche Stimme zu hören ist. Das ist nicht häufig. Meistens kommen Palästinenser, Israelis. Nicht? Es ist doch wirklich so, dass die deutsche Stimme selten da zu hören ist. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass einfach die Furcht vor der Keule des Antisemitismusvorwurfs zu groß ist. Dieser Vorwurf erstickt oft jede Diskussion. Damit will auch die Gegenseite oft nur andeuten, wir wollen mit euch gar nicht diskutieren. Ihr seid Antisemiten, damit hört es auf. Und in deutschen Kreisen reicht das in der Regel auch. Und wir haben ja auch in der letzten Zeit nochmal wieder erlebt, dass es auch für andere außerordentlich schwer ist, sich dagegen zu behaupten. Aber es gibt auch sicherlich auf deutscher Seite noch sehr, sehr viel Befangenheit. Wenn man zurückdenkt an die schrecklichen Ereignisse des Dritten Reiches, an die Deportation unserer Mitbürger in Todeslager, so fehlen einem eigentlich die Worte. Man kann es nicht begreifen. Wie war es möglich? Waren denn unsere Väter, Großväter, Großmütter so viel anders als wir? Das war doch sicherlich nicht der Fall. Wie konnte das passieren? Wie konnten sie sich mitreißen von einer Strömung, der sie sich offensichtlich nicht entziehen konnten? Und alle, die politisch arbeiten, glaube ich, wissen, wie stark Strömungen sein können. Wie schwer es ist, sich gegen etwas anzustemmen und zu sagen, nein, ich mache das nicht mit, ich mache das nicht mit. Also den Stab einfach zu brechen und sagen, das war ein einmaliger Ausrutscher, das geht so sicherlich nicht. Die deutsche Politik agiert genauso hilflos eigentlich. Entweder redet sie von Wiedergutmachung, Wiedergutmachung mit Geld oder mit Waffen. Ja. Und ein palästinensischer Schriftsteller hat ganz bitter darüber gesagt, Elias Kori war das, die Deutschen versuchen ihre Schuld mit dem Blut der Palästinenser abzuwaschen. Das ist auch ein hartes Wort. Nein, da ist nichts wieder gut zu machen. Das geht nicht. Und der andere Weg ist irgendwie um Vergebung zu bitten. Das ist, so sehe ich das, eine Hauptströmung der deutschen Politik. Wenn unsere Bundeskanzlerin davon spricht, ja, wir schwören auf unbedingte Loyalität, dann ist das nichts anderes. Wir sind brav, bitte akzeptiert uns, wir tun alles für euch, was ihr nur wollt und machen die Augen zu vor dem, was ihr tut. Vor diesem Hintergrund auch muss ich sagen, dass Alexandras Schritte, einmal die eigene Vergangenheit, die Geschichte ihrer eigenen Familie öffentlich zu machen, sehr, sehr mutig ist. Ich bewundere das. Denn sie hat auch in der eigenen Familie und erst recht in anderen Kreisen deswegen sicherlich große Attacken. Ihr Großvater ist der Gesandte des Dritten Reiches gewesen in der Slowakei. Und er hat die Deportationsbefehle unterschrieben. Deportation in den Tod. Das war ihm klar. Aber das klar auszusprechen, ist ein wirklich harter Schritt. noch auch der zweite Schritt, den Alexandra gemacht hat, finde ich sehr, sehr mutig. Dass sie mitten hinein in dieses nahöstliche Dilemma gegangen ist. Sie ist als Sprecherin der UNO-Flüchtlingsorganisation nach Gaza gegangen. Und Gaza, wer nicht dort gewesen ist, ich bin auch nicht dort gewesen, ich glaube nicht, dass man sich das vorstellen kann, wie die Situation dort ist. Sie hat dort auch zum ersten Mal dann Baon getroffen, einen israelischen Psychotherapeuten, der einen Weg suchte, über also die eigenen Geschichten, die eigenen Familiengeschichten, die eigenen Erlebnisse, den Dialog zwischen verfeindeten Gruppen zu öffnen. Und dieser Dialog ist dann auch zu einem Trialog geworden. Ich denke, zum Teil wird das auch heute Thema sein. Wir haben uns gar nicht absprechen können, obwohl wir nebeneinander wohnen, aber das ist nicht so einfach immer. Und ich gebe jetzt das Wort an Alexandra.